Ja, also ich hatte ja wieder Karten geschenkt gekriegt, ne? Bei uns im Haus, der war verreist. Und habe ich eine Oper gesehen, der Troubadour, ne? Aber das war eine schöne Sache, obwohl alles nur gesungen, ne? Und zwar waren diese Troubadoure, ne, die waren im Mittelalter, das heißt, gibt's ja heute auch noch, ne? Fred Bertelmann, Freddie Quinn, diese ganze Kanonen, ne? Und Elvis Presley, Peter Kraus, die sind ja auch immer mit der Gitarre zugange. Und so waren das also damals diese sogenannte Troubadoure. Ja, und die zogen durch die Lande und erfreuten der Menschen Herz. Wenn sie da auf die Burgen kamen, ne, da wurden sie freudvoll begrüßt, weil, na ja, auf die Burgen, da war das Leben damals, muss man sich vorstellen, nicht? Das war ein bisschen langweilig und die hatten so dicke Mauern, diese Burgen, ne? Und da waren keine Fenster drin, dass die vielleicht mal hätten rausgucken können und schön Abwechslung haben. Also das gab's nicht. Und deshalb machte das dann der Troubadour. Nun musste der natürlich eine schöne Stimme haben, ne? Das war ja klar, sonst hat sowieso keinen Wert. Und dann waren die auch oft, also so richtig so Schlickefänger, nicht? Casanova, dass die Damen schon mal ein Äuxchen zupinksten, wenn sie so ihre Stückchen brachten, nicht am Singen waren. Das durfte natürlich dann der Burgherr auf keinen Fall sehen, sonst, Junge, da konnte sein, dass der Troubadour sich noch in der Folterkammer wiederfand, nicht? Oder dass sie im Verlies runterließen. Naja, aber wenn er Glück hatte, das war auch möglich, dann war vielleicht der Burgherr gerade mal verreist oder dass er sogar am Kreuzzug war, dann konnte es sein, dass der Troubadour ein paar Tage länger bleiben konnte, wenn die Dame ihm das dann alles so erlaubte. Naja, aber jetzt in diese Oper der Troubadour, der war ein Ritter, ne, und am Singen. Und seine Mutter, das war eine alte Zigeunerin, das heißt, die war nicht direkt seine Mutter, sondern in seine frühe Jugendjahre hatte sie ihn aus der Wiege geklaut, also dass er in Wirklichkeit sogar ein gestohlener Graf war. Und dann war noch dieser eine mit den schwarzen Mantel, ne, fegte der da immer so über die Bühne, der war auch ein Graf und war sein Bruder. Nur, also die zwei, die wussten da nichts von. Ja, und jetzt dieser Graf mit den schwarzen Mantel, ne, der liebt eine Frau, diese, na, Augenblick mal, dass ich das zusammenkriege. Also da waren zwei Stück Frauen und der liebt also die mit die hohe Töne, die immer die hohe Töne singt. Und ist er auch zugange, es kann kein Gott, sie rauben mir, war er immer, die singen das ja ganz oft, damit man auch weiß, was los ist, ne? Und fegt das so über der Bühne und ist am Singen. Aber der Troubadour, ne, der war in seine Ecke und auch also sang er dasselbe, dass er sie gerne für sich haben möchte. Und da merkt man schon, also dass da schwer nachher was los sein wird. Naja, und jetzt war auch in der Nacht, ne, da kommt diese Frau schon mit ihrer ganzen Kolleginnen anmarschiert, ne, dass sie zum Traualtare wollten. Und haben sie auch alle eine Kerze in der Hand, dass man sieht, also da ist schwer was los. Und in diesem Augenblick kam der Graf wieder an mit dem schwarzen Mantel und sang: Nein, kein Gott kann rauben sie mir. Ne? Und der Troubadour war auch am Singen, dass man richtig Angst hat. Hoffentlich hört der eine den anderen nicht, ne? Dachte man da. Aber dann wird der Troubadour doch wohl entdeckt mit seiner Singerei. Und gab das eine Rollerei auf der Bühne, also erstmal ein Duell und dann kamen die ganzen Knechte von den Grafen, kamen aus ihrer Ecke raus und dann haben sie den Troubadour eingesperrt, nicht? Haben sie eine richtig im Verlies geworfen. Ja, und Augenblick, wie ging das aus? Also zum Schluss, ne? Da will die Frau sich den Grafen überlassen, ne? Also sagt sie, ja, ist gut. Also wenn er den Troubadour freiließe, dann wollte sie ihm, also weiß ich auch nicht, wollte sie heiraten, nicht? Aber dabei hatte die sich schon vorgenommen, dass sie sich dann lieber vergiften wollte, ne? Und dann, ja, dann war aus, also dann hat sie sich vergiftet, ne? Und der Troubadour, der wurde auch so geköpft, ne? Und dann waren sie alle tot, ne? Und zum Schluss hat die Zigeunerin noch geschrien, es war dein Bruder. Und da ist der Graf dann natürlich, kann man sich vorstellen, nicht? Also ist er ganz bestürzt, weil er den eigenen Bruder geköpft hat. Und die Frau mit die hohe Stimme, wie gesagt, die stirbt wegen dem Gift und ist eben alles vorbei. Naja, aber ich habe mir sagen lassen, dass in der Oper, also wäre das üblich, meistens zum Schluss müssen die Frauen dann sterben, ne? Haben sie Grippe oder auch schon mal TB, ne? Dass sie den Motten kriegen. In La Traviata hieß das, da hatte ich auch mal Karten für. Das war eine schöne Oper. Da hatte die, also die war auch immer am Husten, ne? Und ging auch tot. Und in La Boheme, ne? Auch Husten alles. Also da auch, da fängt das schon im ersten Akt an, weil die doch in so eine Dachkammer haust und dass sie sich da wohl verkühlt hat, ne? Deshalb zeigt sie das an und ist immer am Husten. Naja, aber wahrscheinlich muss das wohl in der Oper so sein, allein damit da auch mal wieder alles vorbeigeht, ne? Müssen die sich dann eben erkälten, ne? Aber also zum Schluss, ne, sind die dann meistens, die Hälfte ist tot und die andere Hälfte steht so da drumrum, ne? Ist nicht tot, aber die sind dann traurig. Aber ist egal, mir hat das richtig schön gefallen.